Liebe dich, ich liebe dich nicht mehr. Ich liebe dich nicht mehr. Nein, ich liebe dich nicht mehr. Ich liebe dich nicht mehr. Liebe dich nicht mehr. Liebe dich nicht mehr. Liebe dich nicht mehr. Ich suche dich hinter dem Licht. Wo bist du? So allein will ich nicht sein. Wo bist du? Ich such dich unter jedem Stein. Wo bist du? Wo bist du? Ich such dich unter jedem Stein. Ich schlafe mit meinem Messer ein. Wo bist du? Wo bist du? Ich suche dich. Allein will ich nicht sein. Wo bist du?